Musiker und Tüftler haben im Laufe der Geschichte eine Vielzahl von Klangerzeugern erfunden, die nie Eingang ins konventionelle Instrumentarium fanden. Dickbauchige Flaschen, Sägen, Schläuche und Bananenkisten gehören dazu. Dazu kommen die Klangexperimente der Avantgarde. Das folgende Feature aus dem Jahr 2001 führt in teils kuriose Klangwelten. Die Musik der Fahrradspeiche im Kuriositätenkabinett der Musikinstrumente von Christoph Wagner. Wenn wir Musik machen wollten, haben wir einfach einen Draht mit zwei Nägeln an der Wand befestigt. Zwei Steine wurden darunter geklemmt, bis er richtig spannte und einen Ton wie eine Gitarrensaite von sich gab. Erzählt der weltbekannte Blues-Gitarrist B.B. King aus seiner Kindheit. Schilderungen wie diese finden sich in vielen Biografien schwarzer Musiker aus dem Süden der USA. Wenn der Vater keine Arbeit hatte, die Familie ums tägliche Überleben kämpfte, war für Luxusartikel wie Musikinstrumente kein Geld da. Dann mussten sich die Kleinen eben mit dem Einseitigen an der Wand behelfen und Melodien auf dem Kamm oder einer Flasche blasen. Ein alter Waschzuber ließ sich mit einem Besenstiel in einen Zupfbass verwandeln. Mehr brauchte es nicht. Und schon war eine Musikkapelle beisammen. Ich besaß einmal ein ziemlich gutes Banjo, das mir mein Vater aus einer runden Käseschachtel und dem Fell eines Waldmurmeltiers gebaut hatte. Er fing das Murmeltier und trocknete sein Fell. Dann zog er es über die Käseschachtel, hielt es übers Feuer, bis es straff spannte. Es hatte einen recht guten Klang. Erinnert sich der schwarze Hillbilly-Musiker Difford Bailey in seiner Autobiografie. Not macht erfinderisch. Und was heute noch eine Zigarrenschachtel oder ein verbeulter Ölkanister war, konnte morgen schon die wunderbarsten Töne von sich geben. Wenn man auf einem Waschbrett mit einem Blechstück oder Steinen rieb, verwandelte es sich in ein formidables Rhythmusgerät. Mit einem Stück Draht ließ sich ein biegsamer Zweig zu einer Maultrommel spannen. Und wenn man in ein Zuckerrohr hineinblies, gab es orgelartige Töne von sich. Aus solchen selbst gebastelten Klangerzeugern bestand das Orchester der musikalischen Selbstversorgung im armen Süden der USA. Und durch diese Schule sind die meisten Blues- und Hillbilly-Musiker gegangen. Die Fantasie kannte keine Grenzen. Mit einem seitenbespannten Bassinstrument, das er Fodella nannte und mit dem Fuß betrieb, machte der Blues-Gitarrist Jesse Fuller als Ein-Mann-Kapelle in den 30er Jahren in San Francisco von sich reden. Ein anderer schwarzer Straßenmusikant war Sam Jones, den alle nur unter dem Namen Stovepipe kannten. Wie sein Spitzname erahnen lässt, war Stovepipe dafür berühmt, dass er auf einem Ofenrohr wie auf einer Posaune blies. Dem amerikanischen Jugband-Style der 20er und 30er Jahre gaben solche selbstgebastelten Klangerzeuger den unverwechselbaren Sound, die in diesen Sperrmüllkapellen mit konventionellen Instrumenten wie Gitarre, Banjo und Mundharmonika um die Wette spielten. Von den schwarzen Jug- und Washboard-Bands sprang der Funke ins humoristische Novelty-Genre über. Weiße Musikkomikergruppen wie die Hozier Hotshots bauten in den 30er Jahren Waschbretter, Autohupen, Fahrradklingeln und Blechteller in ihre zwerchfellerschütternden Shows ein. Was im Blues nur als Hilfsmittel diente, um den tiefsten Gefühlen Ausdruck zu verleihen, verwandelte sich bei den Novelty-Bands zur reinen Lachnummer. Anscheinend brauchte Amerika damals solche Aufheiterungen, gab es doch sonst wenig zu lachen in den Jahren der tiefsten wirtschaftlichen Depression. Als sich die Situation wieder normalisiert hatte, führte Spike Jones das Music-Comedy-Genre zu neuen Höhen. Jones, der jahrelang in Los Angeles als Studio- und Session-Drummer tätig gewesen war und dabei Stars wie Judy Garland und Bing Crosby begleitet hatte, gründete Anfang der 40er Jahre die Gruppe The City Slickers. Bald galt die Band als die verrückteste Truppe Amerikas, deren ätzender Humor und anarchische Komik vor keinem Tabu Halt machten. Mit Perücken und schrillen Kostümen verkleidet, brannten die City Slickers ein Feuerwerk an Gags und Songs ab, wobei Parodien und Persiflagen auf populäre Schnulzen zu ihren Paradenummern zählten. Bewaffnet mit Schlaggeräten wie Kochlöffel und Suppenschöpfer, sorgte Jones mit überraschenden Soundeffekten auf Gläsern, Krügen, Pfannen, Flaschen, Kochtöpfen und Deckeln dabei für so manche Lachsalve im Saal. Ob er mit einer Schreckschusspistole dem Publikum einen Schock versetzte oder eine Opernarie mit einer mit Saiten bespannten Klobrille begleitete, vor Spike Jones war nichts und niemand sicher. Musikinstrumente vom Müll gehörten nicht nur zum Fundus der populären Musik in den USA, sondern waren Bestandteil vieler Volksmusiktraditionen auf der ganzen Welt. Meistens waren die Armut oder der Mangel an geeigneten Materialien die Ursache dafür, dass man Ausgebrauchtes zum Musikmachen recycelte. Die Rumba-Musik aus Kuba kann dafür als bestes Beispiel gelten. Einer der sachkundigsten Kenner dieses Urstils kubanischer Musik ist der Engländer Christian Weaver, der jedes Jahr mehrere Monate auf der Karibikinsel verbringt, um bei den Meistertrommlern die authentischen Rhythmen zu studieren. Im Gegenzug lädt er dann kubanische Musiker zu Konzerttourneen mit seiner Gruppe La Timbala nach Europa ein. Weaver wohnt in der kleinen Ortschaft Ripponden, unweit von Manchester in Nordengland. Im Kellergeschoss seines Hauses befindet sich sein Reich der Trommeln. Steigt man die schmale Treppe hinab, gelangt man in einen Dschungel von Perkussionsinstrumenten aus aller Welt. In einer Ecke stapeln sich verschiedene Trommeln aus Kuba. Christian Weaver holt eine unscheinbare Holzkiste hervor, die hoch genug ist, um beim Musizieren darauf zu sitzen, und schlägt zwischen den Beinen mit den Handflächen einen Rumba-Rhythmus. Und für einen Moment geht über der kargen Moorlandschaft von West Yorkshire die karibische Sonne auf. So this instrument's called cajon, or cajones, which just means box in Spanish. They were developed in Cuba, most people say. Dieses Instrument heißt cajon, was Spanisch ist und einfach Kiste bedeutet. Die Leute sagen, dass es unter den afrikanischen Arbeitern in den Hafenanlagen von Havanna im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert entstanden ist. Um sich in den Arbeitspausen zu unterhalten, trommelten sie auf allem, was gerade zur Hand war. In break times is to play whatever was at hand. Because because African slaves were stripped of all their goods, all their clothes, everything before they traveled. Den afrikanischen Sklaven wurde vor ihrer Verschiffung alles abgenommen, auch ihre Musikinstrumente. Später in Kuba hatten sie nicht die Mittel, sich welche zu bauen, weshalb sie alles Mögliche zum Musikmachen verwendeten. Das geschieht bis heute. Wenn man Musik braucht und keine Instrumente hat, spielt man auf Löffeln, einem Hocker und der Tür. Schrankschubladen haben ebenfalls einen guten Klang. Außerdem eignet sich der Boden zum Trommeln. Whatever's at hand to make the right sounds, you can play on the floor, whatever. So in the ports of Havana, obviously there were a lot of packing crates of different sorts. And these different packing crates were taken as instruments. Im Hafen gab es verschiedene Kisten, die als Trommeln taugten. Aus Eichenklammern, die Holzlatten zusammenhielten, entstanden die Klanghölzer. Eine große Kiste konnte als Basstrommel dienen. Wenn man eine kleinere Kiste für gesalzenen Kabeljau umdrehte, konnte man ebenfalls darauf spielen. Noch eine Zigarrenschachtel und schon hatte man ein Perkussionsensemble beisammen. Someone else would take a salted cod crate and turn it upside down and play that. Someone would take a cigar box and play that, and then you'd have an ensemble of instruments. Voilà, voilà. Las invitamos a disfrutar. ¡Qué lindo! De un rato ameno y un buen ambiente. Cuando mi música oiga sonar. Alltagsgegenstände als Musikinstrumente waren nicht nur in Übersee in Gebrauch. Mangel und Not haben auch in vormals armen Landstrichen Europas eigenwillige Erfindungen hervorgebracht. Die Bergwelt der Schweizer Alpen war vor 100 Jahren ein Notstandsgebiet, das von Hungersnöten heimgesucht wurde und viele Menschen zur Auswanderung trieb. Kein Wunder, dass sich Reste einer musikalischen Subsistenzkultur in den traditionellen Stilformen erhalten haben. Die Schweizer Volksmusikforscherin Brigitte Bachmann-Geiser hat sich seit Jahrzehnten mit den Traditionsbeständen ihrer Heimat befasst. Haushaltgeräte und Werkzeuge wurden von alters her umfunktioniert, eben zu Rhythmus- und sogar Melodieinstrumenten, weil die ländliche Bevölkerung ja gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, Musikinstrumente zu erwerben. Das war eine Frage der fehlenden Mittel, das war aber auch eine Frage der Distanz zu den Städten und ihren Angeboten. Und mit viel Fantasie hat man sich also Ersatzinstrumente geschaffen. Eine richtige Substitutkultur, die zweifellos in Randgruppen, Frauen, Kinder mit den fehlenden finanziellen Mitteln zusammenhängt. Man muss sich aber auch vorstellen, wie man die lange Zeit in den Hochalpen verbrachte, während des Sommers ohne Auto, ohne Straßen, und dass man eben in der Ostschweiz in den beiden Appenzellen auf den genialen Gedanken kam, den konischen Rahmenaufhänger, dieses Geschirr mit einem 5-Franken-Stück zu einem der originellsten Idiophone umzufunktionieren, ein Instrument, das ja heute nur noch in dieser Funktion überlebt hat, das zeugt schon von sehr viel Fantasie. Sogenannte Talerschwingen, wie wir es nennen, ist nicht so alt, wie man meinen könnte, aber es ist sicher 100 Jahre alt. Man muss sich das praktisch vorstellen, unter den paar Gegenständen in einer Sennhütte, wo Käse gemacht wird, gab es auch diese konischen Milchgeschirre, eben mit breiteren Oberflächen, damit möglichst an einer breiten Fläche der Rahm aufschwimmen konnte. Und mit diesen Geschirren, die der Senne in verschiedenen Größen zur Verfügung hatte, hat man dann dieses Talerschwingen geübt, indem man das Geschirr auf der flachen Hand hält und dann versucht, mit der freien Hand ein 5-Franken-Stück so an die Innenwand zu werfen, dass es möglichst rotiert. Und in dieser Rotierungsbewegung reibt sich die Kante des Geldstückes an der irdenen Wand des Geschirrs und erzeugt ein Rauschen, das an entferntes Herdengeläute erinnert. Und tatsächlich behauptet man, das Talerschwingen sei auch wiederum eine Substitutkultur gewesen, das Ersatzinstrument für die Schellen, die ja in Appenzell geschüttelt werden als Begleitung zum sogenannten Naturjodel. Und in dieser Funktion hat sich das Talerschwingen bis heute erhalten. Häufig werden drei verschieden große Geschirre, die nach dem physikalischen Gesetz auch verschieden hoch klingen, zur Begleitung des Jodels verwendet. Im Schweizer Nationalmuseum in Bern ist Brigitte Bachmann-Geiser gerade dabei, die dortige Musikinstrumentensammlung zu katalogisieren. In dieser Kollektion befindet sich eine Vielzahl kurioser Klangerzeuger. Es gibt selten unter diesen Haushalt-Musikinstrumenten eigentliche Melodieinstrumente, sind meistens Rhythmusinstrumente, aber ich kenne eine fantastische Ausnahme und das ist das Flaschenklavier. Das Wort sagt bereits, welches Instrument ersetzt werden soll, das Klavier. Und ich denke, dass es allgemein bekannt ist, dass man eben mit einer oder mehreren Flaschen, die verschiedene Größe haben und die vor allem auch durch den Inhalt, durch Wasser in verschiedener Höhe gefüllt, reguliert werden können, eine Tonleiter abstimmen kann. Und mit diesem Flaschenklavier wird heute wieder vermehrt musiziert, denn es ist natürlich ein sehr attraktives Instrument geworden, vor allem auch im Klang. Kein Wunder, dass es verwendet wird von Heinz Holliger oder auch Jürg Wittenbach in der zeitgenössischen Kunstmusik. Die Zeit ist allerdings auch in der Schweiz nicht stehen geblieben. Das alte Leben in den Bergen ist fast völlig verschwunden und damit auch die mit ihm verbundene Musikkultur. Der technische Fortschritt hat die Almhöfe in moderne Agrarindustriebetriebe verwandelt und viele ehemalige Gebrauchsgegenstände zu Folkloreartikeln degradiert. Wo einst im Kuhstall Melkschemel und Milcheimer standen, tut heute eine elektrische Melkmaschine ihren Dienst. Wollen zeitgenössische Klangkünstler nicht in Nostalgie schwelgen, sondern sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, gilt es, den neuen Gegebenheiten ins Auge zu blicken. Das Basler Duo Stimmhorn hat die Herausforderung angenommen. Aus Orgelpfeifen und einer Melkmaschine haben Christian Zehnder und Balthasar Streif eine Melkmaschinenorgel gebaut. Lord. Die erfolgreichste Karriere eines Gebrauchsobjekts zum Musikinstrument hat die singende Säge absolviert. Die Musical Saw oder L'Arme Sonore, wie sie im Französischen heißt, ist von der Karibik bis nach Lateinamerika, von den USA bis nach Europa zu finden. Ihr ätherisch spukhafter Klang ist allgemein bekannt. Dabei ist historisch nicht einmal geklärt, wo die Praxis eigentlich herrührt. Skandinavische Holzfäller werden als Erfinder genannt. Andere Quellen weisen auf Waldarbeitercamps in Argentinien hin. Wie dem auch sei, unbestritten ist, dass die singende Säge ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Varietés, Zirkusmanegen und Magieshows Einzug hielt und sich in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer richtigen Mode entwickelte. Ob in Revues amerikanischer Vaudeville-Shows, ob in englischen Music Halls oder deutschen Varieté-Theatern. Überall wurden artistische Darbietungen auf dem Holzfäller-Instrument geboten. Solisten spielten Opern-Ouvertüren, Evergreens und populäre Tagesschlager. Eine Bravournummer auf der Säge bildete den Höhepunkt im Programm der Jazz-Big-Band von Paul Whiteman. In den Vereinigten Staaten gab es Gruppen wie die Weaver Brothers und The Maestros Harmonizers, deren gesamte Showkarriere auf der singenden Säge beruhte. Selbst seriöse Konzerthallen konnten sich der Popularität der Kuriosität nicht entziehen. 1928 war zum ersten Mal ein Solo auf der singenden Säge in der Berliner Staatsoper zu hören. Der Erfolg schlug sich in den Verkaufszahlen nieder. Vor der Weltwirtschaftskrise 1929 verkaufte die amerikanische Firma Musil & Westfall 30.000 singende Sägen pro Jahr. Musiker der Avantgarde haben seit ungefähr zwei Jahrzehnten der singenden Säge ein Comeback beschert. Vor allem Schlagzeuger der frei improvisierten Musik zählen heute zu ihren häufigsten Benutzern. Sie beschränken sich nicht nur auf Sägenspiel mit dem Geigenbogen, sondern schöpfen das ganze Klangpotenzial aus. Der renommierte Jazzdrummer Steve Noble hat in den letzten Jahren die Möglichkeiten der Säge systematisch erkundet. Bei einem Besuch in seiner Londoner Wohnung gewährt er Einblick in unterschiedliche Spieltechniken. Ob das Sägeblatt mit einem Schlagzeugstock angeschlagen wird oder mit einem weichen Klöppel, ob man es kratzt oder wie auf einem Schlagzeugbecken darauf swingt, die Vielfalt an Klängen scheint grenzenlos. Die beste Kontrolle erreicht man allerdings immer noch mit dem Geigenbogen. If I use the tip of a stick, you get this kind of like scraping sound, so it's more. And then if you bend, then you can get that. Or you just use the stick to. Or you treat it as a ride cymbal. And then if you want something a bit more softer, you can take a mallet, a kind of like soft top mallet. And you can control most of the noises or sounds that you're hearing. I mean, I hold the tip of the saw, the metal end with my thumb and my. Die Säge hält man am besten mit den Fingern am Sägeblattende und klemmt den Griff zwischen die Knie. So lässt sie sich leicht biegen, was einen großen Tonumfang ergibt. Mit dem Bogen hat man größere Kontrolle. And then with the bow, obviously, there's more control with the bow. You've got the whole length of the bow, well, rosin bow, so. When I first became interested in the kind of the sound of the saw, it was much more to do with a found object from a garden shed or something, because I didn't know where to find what would be termed a musical saw. Zuerst benutzte ich eine Säge, wie man sie in einem Gartenhaus findet. Ich hatte keine Ahnung, dass es so etwas wie eine richtige singende Säge gibt. Also nahm ich einfach eine ganz normale Holzsäge, die 40 cm lang war und hohe Töne von sich gab. Darauf konnte man spielen. Heute benutze ich eine echte singende Säge, eine Sandvik Stradivari, die äußerst biegsam ist und trotzdem so scharfe Zähne hat, dass man Holz damit sägen könnte. So, you know, that is a musical saw. It has sharp teeth and you could cut wood with it. When I was looking for saws, I'd go to tool shops, and there used to be a very good second-hand tool shop in Islington, which is an area in London. Als ich mich nach einer geeigneten Säge umschaute, ging ich zuerst in verschiedene Werkzeugläden. Der Verkäufer meinte, ich bräuchte eine äußerst biegsame, die es kaum noch gibt, weil sie niemand mehr braucht. Ich suchte dann nach einer geschwungenen Säge, wie man sie zum Fässermachen verwendet, konnte aber keine finden. Ich probierte in manchen Läden 200, 300 Sägen durch. Which would be used for making barrels. I couldn't find one. I mean, I went through about 200 or 300 saws in some shops. Useless. Also, traveling with the saw can be a little bit. Als Musiker mit einer Säge zu reisen, kann riskant sein, weil sie verpackt wie ein Gewehr aussieht. In Italien auf einem Flughafen umstellte mich einmal die Polizei mit Maschinenpistolen im Anschlag. Sie forderten mich auf dem Ding zu spielen. Danach applaudierten sie und alles war in Ordnung. So it can be a bit awkward carrying it around. People think it's a gun or something in the case. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich unter einigen Komponisten der Avantgarde mehr und mehr das Gefühl breit gemacht, dass die Entfaltung der Tonkunst an unseren Musikinstrumenten scheitert. Wie es der Komponist Ferruccio Busoni ausdrückte. Die Instrumente sind an ihren Umfang, ihre Klangart und ihre Aufführungsmöglichkeiten festgekettet. Und ihre 100 Ketten müssen den Schaffenwollenden mitfesseln. Die Hoffnungen zur Befreiung der Töne aus dem Gefängnis des wohltemperierten Systems richteten sich auf neue Klangerzeuger. Schon vor der Jahrhundertwende hatte Thaddeus Cahill in den USA ein riesiges zweimanualiges Tasteninstrument entwickelt, das 200 Tonnen wog, einen ganzen Raum ausfüllte und dessen Bau die damals sagenhafte Summe von $200,000 verschlang. Das sogenannte Telharmonium, das seinen Namen von der Telharmonic Hall in New York erhielt, wohin es 1906 überführt worden war, stellte die erste revolutionäre Neuerfindung dar, von der sich Komponisten wie Busoni eine neue Ästhetik der Tonkunst versprachen. Doch das waren noch äußerst zaghafte Versuche, verglichen mit dem Furor, mit dem die italienischen Futuristen zur Sache gingen. Ihr Bruch mit der Vergangenheit war so radikal wie brachial. Mit Emphase begrüßten sie die moderne Technik und forderten eine adäquate Musik, eine Symphonie der Geräusche. Am 11. März 1913 hatte der Maler und Tonkünstler Luigi Russolo ein Manifest publiziert, das mit dem Titel »Die Kunst der Geräusche« überschrieben war und indem er proklamierte: Beethoven und Wagner haben unser Gemüt und unsere Nerven jahrelang aufs Äußerste gereizt. Jetzt aber sind wir ihrer überdrüssig und erfreuen uns stärker an geschickt kombinierten Geräuschen von Straßenbahnen, Vergasermotoren, Wagen und kreischenden Menschenmengen, als beispielsweise am wiederholten Hören der Eroica oder der Pastorale. Wir müssen den engen Kreis der reinen Töne durchbrechen und den unerschöpflichen Reichtum der Geräuschtöne erobern. Russolo war kein Träumer, sondern legte zur Verwirklichung seiner Vision selbst Hand an. Er konstruierte und baute sogenannte Geräuschintonatoren und unterteilte sie in ein fein geordnetes Panorama verschiedenartiger Geräusche. Der erste öffentliche Auftritt seines Geräuschorchesters fand am 21. April 1914 im Mailänder Teatro dal Verme statt und stellte eine Sensation dar, über die die Weltpresse berichtete. Auf der Bühne 23 Geräuschintonatoren, das heißt 23 merkwürdige verschiedenfarbige Kästen, übersät mit Röhren, Kurbeln und Hebeln. Hinter jedem Kasten ein Orchestermusiker, blass vor der unmittelbar bevorstehenden Schlacht. In der Bühnenmitte beherrscht Luigi Russolo das Ganze mit erhobenem Takt. Saal eine unglaubliche Menge, Loge, Parkett und Galerie überfüllt. Schon nach ein paar Takten der ersten Geräuschspirale versuchen die bis dahin zurückhaltenden Traditionalisten, die Aufführung um jeden Preis zu unterbrechen. Das Getöse wird ohrenbetäubend. Zu Beginn des dritten Stückes geschieht etwas Außergewöhnliches. Russolos futuristische Freunde verschwinden von der Bühne, kommen aus einer kleinen Tür im leeren Orchesterraum heraus und werfen sich in die Parkettsessel, um die unzähligen vor Wut trunkenen Traditionalisten mit Fäusten, Ohrfeigen und Stockschlägen anzugreifen. Der Kampf im Parkett dauert eine halbe Stunde an, während der unerschütterliche Luigi Russolo auf der Bühne sein Geräuschintonatorenorchester weiter dirigiert. Welch außerordentliche Simultanität blutüberströmter Gesichter und unharmonischer Geräusche in einem Höllenlärm. Neben Mailand, der Hauptstadt der futuristischen Bewegung, bildeten Paris und Berlin weitere Zentren der musikalischen Innovation. Die Erfindung der Elektronenröhre, die sowohl Schwingungen erzeugen als auch verstärken konnte, hatte dort etliche Klangtüftler angeregt, mit den neuen Möglichkeiten zu experimentieren. Unter ihnen befand sich der 19-jährige Oskar Sala, der an der Berliner Hochschule für Musik bei Paul Hindemith studierte. Ich war ja kaum bei Hindemith. Da hat er uns dann mal, unsere Klasse hat er dann mal nach oben in die Rundfunkversuchsstelle geführt. Das war das Neueste in Berlin. Da oben im vierten Stock, da oben unterm Dach beinahe, nicht, waren hübsche kleine Kammern eingerichtet. Und da war der Dr. Trautwein und hat den Plan gehabt, eine elektrische Orgel zu bauen. Nicht? Naja, also nun, das hat er nun angemeldet, ob das geht. Dann haben sie gesagt, nee, Herr Doktor, so viel Geld haben wir nicht für eine Orgel, da können wir jetzt nicht wahr? Und Hindemith hat natürlich den Rat dann gegeben, machen Sie doch mal was ganz Einfaches zunächst. Nicht? Auch was Sie als primitiv vielleicht bezeichnen, aber dann wissen wir mal, wo das losgehen könnte. Und dann werden wir mal weitersehen. Nicht? Und er natürlich, ich meine, warum nicht, wenn Sie das wollen. Nicht? Und da hat er also ganz primitiv angefangen und da haben wir so eine wie die alten Radiokästen gebaut. Und hier vorne war das Spielmanual. Und mit diesem Spielmanual hatte es dann so auf sich, Hindemith hatte ja gebeten, dass er etwas Primitives macht, damit wir sehen. Und das waren natürlich hier keine Tasten, sondern der Doktor hatte hier eine Schiene hingestellt, eine Metallschiene, wie da, und darüber war ein Draht gespannt. Und dieser Draht war dünn und so, aber wenn man da Kontakt machte, ganz dünn. Und das war genau das, was Hindemith eigentlich wollte. Er sagte, Herr Doktor, das ist wundervoll, da haben wir etwas, was sehr merkwürdig ist, und er hat den Trautwein gebeten, wie wir oben waren, machen Sie doch mal so ein zum Rotschrollieren. Und er macht dann Bup und dann ging es wir staunten natürlich. Wo hat man sowas je gehört, dass einer so nicht sowas macht? Aus den primitiven Anfängen des Trautoniums, das seinen Namen von seinem Erfinder Friedrich Trautwein erhielt, entwickelte Oskar Sala später ein konzerttaugliches Instrument, das auf Fingerdruck ein tonstufenloses Spiel erlaubte und mit seinen damals revolutionären Klängen großes Aufsehen erregte. Bei uns hieß es dann elektrisches Konzert. Und wir haben dann in diesem Konzert die Trio-Stücke von hinten mitgespielt. Dann hat Trautwein einen Vortrag gehalten. Ich habe ihm Beispiele gebracht. Au, au, ia, miau und so Zeug, nicht? Damit man das mal sehen, nicht? Was natürlich auch Eindruck gemacht hat. Guck, was der alles kann auf dem Ding, nicht? Und dann habe ich noch so ein altes Sätzchen gespielt, Leger oder was da so war. Da, damit man mal hört, wenn da noch Klavierbegleitung ist, nicht? Dass man dann eine schöne Stimme spielen kann, nicht? Mit Vibrato. Die Impulse der futuristischen Geräuschkünstler und der Pioniere der elektronischen Musik wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von einer jungen Generation von Musikern aufgegriffen und weiterentwickelt. Die neuen Möglichkeiten der Studiotechnologie boten ein weites Feld für Experimente. Der Engländer Hugh Davis war an der Entwicklung als persönlicher Assistent von Karl-Heinz Stockhausen beteiligt. Die Anregungen, die er dabei erhielt, hat er nach seiner Rückkehr nach Großbritannien Mitte der 60er Jahre bei den Erfindungen eigener Klangerzeuger verarbeitet. Zuerst begann Davis, Tonabnehmer auf verschiedenen Geräuschquellen anzubringen, weil er sich davon neue Sounds für seine Arbeit mit Tonbandkompositionen versprach. Danach konstruierte er eigene kleine Instrumente für Konzertauftritte. Eines der ersten war die sogenannte äolische Konzertharfe, die Laubsägenblätter als Klangquellen benutzte und die in den letzten 30 Jahren vielerlei Verbesserungen und Erweiterungen erfahren hat. Im Musikzimmer seines Reihenhauses in London steht das kuriose Instrument, das wie eine mittelgroße Zimmerpflanze aus feinem Metall aussieht. Den Stamm bildet ein Ständer, an den astartig vier kurze Blechschienen montiert sind. Im Abstand von ungefähr 2 Zentimetern sind darauf unterschiedlich lange Laubsägeblätter geschraubt. Am Ende jedes Tonarms befindet sich ein hochsensibles Kontaktmikrofon, das die Klänge aufnimmt. Bei einer Konzertaufführung werden die Töne über ein Mischpult von einer quadrophonischen Lautsprecheranlage übertragen. Eine kleine Vorführung offenbart das Klangspektrum des Instruments. The top section of the instrument is the latest version of my concert Aeolian harp, which has 4 sections of 4 blades or 6 blades each. Meine äolische Konzertharfe besteht aus 4 Armen mit 4 bis 6 Laubsägeblättern. Ich lasse jetzt zwischen meinen Fingern das Haar eines Geigenbogens rotieren, das ich bei einem Konzert aufgelesen habe. It's vertically held between thumb and first finger and rotating it backwards and forwards. So that's moving it around in the center with the 4 sections of the concert Aeolian harp pointing inwards. If I take something a bit more solid between my fingers, played in the same sort of way. Jetzt bewege ich eine Nylonschnur zwischen den Blättern, was einen glockenartigen Klang ergibt. Then you get more bell-like sounds from the same sort of action. Thank you. Man kann die Sägeblätter auch mit einer Vogelfeder streichen oder zupfen, sowie an den Enden anreißen. And you can also pluck them by rotating the feather. So that is striking and blowing. You can pluck them with the ends. And you can blow on them. Außerdem kann man sie anblasen, mit dem Mund oder mit einem oder zwei Röhrchen. Which occasionally I broke, but for normal purposes, I had a limit of £2 for the cost of each instrument. Da ich anfangs wenig Geld hatte, stellte ich die Regel auf, dass ein neues Instrument nicht mehr als 5 Mark kosten darf. Selten mache ich davon eine Ausnahme. Warum sollte ich auch, wenn ich mit den Ergebnissen zufrieden bin? Begrenzungen können auch stimulierend werden. Sometimes it can be a stimulus. Already in those days I had a particular suitcase that my father had given me when I started out in my career, and everything fitted in the suitcase. Zu Beginn meiner Musikertätigkeit gab mir mein Vater einen Koffer, in den all meine Instrumente hineinpassten. Bis heute benutze ich ein ähnliches Modell. Wenn ich also ein neues Instrument baue, muss ihm ein anderes im Koffer Platz machen. Diese Regel hat sich bewährt, weil ich mit dem Koffer bequem reisen kann, jede Art von Verkehrsmittel benutzen und sogar kürzere Strecken zu Fuß gehen kann. Außerdem muss ich bei einem Flug nicht für extra Gepäck bezahlen. Das mag sich komisch anhören, aber es hilft und gibt klare Vorgaben beim Bau eines neuen Instruments. It comes within the weight limit and so on. So may sound strange, but it keeps things under control, and it is a way of focusing one's creativity when you make a new instrument. Was sich hier wie ein Blechblasinstrument anhört, ist weder eine Posaune noch eine Trompete, sondern ein Gebrauchsutensil, das man für ein paar Mark in jedem Gartenzentrum kaufen kann. Der Musiker, der darauf spielt, ist der Amerikaner Mike Swoboda, Komponist und Blasmusiker par excellence, heute in Süddeutschland, in Dettenhausen in der Nähe von Tübingen daheim. 11 Jahre lang war der Weltklasse-Musiker Hausposaunist von Karl-Heinz Stockhausen und hat viele von dessen Werken uraufgeführt. Im Sommer 1994 riss ein Telefonanruf Swoboda aus der Routine. Ihm wurde ein Soloauftritt im Bremer Überseemuseum angeboten, der allerdings an eine Bedingung geknüpft war: nicht Posaune zu spielen. Swoboda ließ sich darauf ein und besann sich auf anderes Blaswerk, etwa einen Gartenschlauch. Thank you. auf dem Schlauch zu spielen, ist nichts Neues. Das machen die Leute schon seit langem. Und da habe ich davon gehört, dass man auf dem Gartenschlauch spielen kann. Da habe ich mir einfach ein Stück abgeschnitten und es probiert. Und war erstaunt, wie viel man damit machen kann. Ein Schlauch ist, ja, kennt ja jeder, aber um es zu spielen, muss man ein Mundstück drauf machen. Also habe ich ein Posaunenmundstück genommen und am Schluss ein Trichter. Und das ist einfach ein Trichter von einer Kneipe in Tübingen, ganz alt und verbeult. Und ja, das habe ich dann auf der anderen Ende getan. Und wenn man da reinpustet, gibt es einen Ton, es ist eigentlich gar nicht so übel. Und das Interessante an dem Gartenschlauch ist, sind die Obertöne, also die Tonreihe, die zur Verfügung steht, ganz krumm ist. Also es ist nicht im gleichmäßigen Temperament wie auf dem Alphorn oder auf dem Posaune, sondern was ganz anderes. Ich habe da mal ein bisschen rumgemacht und dann erstmal einen langen Schlauch genommen, gemerkt, dass ich zu viel Kraft brauche, um irgendwas damit zu machen, und immer wieder weiter abgekürzt, bis ich eine optimale Länge gefunden habe. Und mittlerweile ist das mir mein fünfter Schlauch in dieser Länge, weil nach einer Weile gibt es Ermüdungserscheinungen und kann man nicht mehr drauf spielen. Also schneide ich mir ein neues Stück ab und stecke mal diesen Trichter drauf in das Mundstück und los geht's. Ein Schlauch ist nicht gleich wie die andere und die dickwändigen Schläuche sind die zum Vorziehen. Nur es muss auch flexibel sein, damit ich es drehen kann. Und da muss man halt so einen Kompromiss machen. Den Schlauch kann man ganz normal schon gerade ausspielen. Oder man kann es gegen den Körper so als Dämpfer benutzen. Oder man kann es natürlich drehen im Raum und da gibt es uns einen Leslie-Effekt. Ein Schlauch oder eine Posaune oder ein Didgeridoo ist eigentlich nur eine Verstärker dessen, was ich mit den Lippen erzeuge. Insofern, die ganze Techniken, die ich benutze bei Posaunenspielen, kann ich da verwenden mit dem Schlauch. Sei das Singen und Spielen. Oder die ganzen Zungenschlagtechniken. Schlauch ist einerseits vielseitig, andererseits natürlich total limitiert. Man kann nur die Töne spielen, die da drauf sind. Das ist es. Mit den Tönen muss man auskommen. Damit nicht genug. Aus seiner Wunderkiste skurriler Klangerzeuger holt Mike Swoboda noch einen anderen länglichen Gegenstand hervor. Das hier ist ein Abflussrohr, ein ganz normaler Abflussrohr vom Baumarkt. Und ich benutze es sehr viel. Das ist ein Abflussrohr, das ich vor 24 Jahren gebaut habe. Ich habe ein Buch gelesen und darin stand, dass man ein Didgeridoo bauen kann aus einem Abflussrohr. Und das ist diese Didgeridoo. Und es klingt so. Es ist eigentlich genau wie ein normaler Didgeridoo, nur ich kann es auseinandernehmen und es kostet nur 10 Mark. Von Low Budget zu No Budget könnte das Arbeitsprinzip der Londoner Experimentalmusikerin Sylvia Hallett lauten. Sie findet ihre Klangquellen häufig auf dem Schrottplatz. Mit dem zerbeulten Vorderrad eines Kinderfahrrads erlebte die studierte Violinistin die größte Überraschung, als sie eines Tages mit dem Geigenbogen die Speichen zu streichen begann. I mean, if you look at them, they're very like very thick. Fahrradspeichen gleichen dicken Pianodraht und sind an beiden Enden befestigt, wie eine Saite. Mit einem nicht allzu guten Geigenbogen kann man sie zum Klingen bringen. Und jede Speiche besitzt andere Töne. So I started off by just bowing the actual spoke. And if you bow it in different places. All those sounds were just on one spoke. And if I bow a different spoke, I'll get a different set of sounds. So I started just using it for, you know, for a 2-minute piece. And then I discovered that you can, as it were, stop the string like you would on a violin by using a hard piece of metal. Ursprünglich setzte ich das Rad nur für ein sehr kurzes Stück ein, bis ich entdeckte, dass man die Speichen auch mit einem Metallstück abdrücken kann. Zuerst versuchte ich es mit Nägeln, dann mit einem Gitarrenbottleneck, was Gleittöne erzeugt. And you can get a kind of glissando. Although it jumps from one harmonic to another on each spoke. Man kann eine Melodie nur der Spur nachspielen. Es ist immer ein Element von Zufall im Spiel. There is an aspect of chance, which is what I like, that is never quite the same each time. And then more recently, I was bowing some other bits of metal. Inzwischen habe ich das Rad mit einem Kontaktmikrofon verstärkt und verschiedene Echogeräte angeschlossen, was den Ton dicker macht und es ermöglicht, Klänge übereinander zu schichten. Digital delays to make the sound longer, more sustained, and building up textures with it. Die digitale Revolution der 90er Jahre hat einen neuen Typ von Musiker hervorgebracht. Den elektronischen Heimwerker, der Tanzmusik mit Hilfe von Samplern daheim am Computer kreiert. Doch egal ob Techno, Ambient oder Jungle, wer sich nicht mit der Massenware an vorgefertigten Software-Sounds zufrieden geben will, muss sich um eigenes Klangmaterial kümmern. Kreative Künstler wie der Engländer Richard James, alias Aphex Twin, spüren dazu interessante Geräusche in der täglichen Umwelt auf oder basteln sich selbst kleine Instrumente als Soundquellen, die dann elektronisch bearbeitet und verfremdet werden. Eines der originellsten Ensembles der aktuellen Elektronikszene ist das kalifornische Duo Matmos, das sich der verrücktesten Sounds bedient. Ein Rattenkäfig aus einem Tierversuchslabor, dessen Gitterstäbe mit einem Geigenbogen gestrichen oder wie bei einer Harfe gezupft werden, diente als Klangmaterial für ein Stück mit dem Titel For Felix and All the Rats. Die Einfälle solch junger Gruppen wie Matmos oder auch Stimmhorn werden gewährleisten, dass auch in Zukunft neue Kreationen der wahren Welt Eingang in die zeitgenössische Musik finden. Digitale Technologien wie der Sampler eröffnen sogar noch fantastischere Möglichkeiten. Mit ihnen kann jedes erdenkliche Geräusch der Umwelt in Musik verwandelt werden. Das heißt, mit Hilfe einer Klaviertastatur kann jeder Klang in jeder Tonlage gespielt werden. Damit verwandelt sich die ganze Welt potenziell in ein einziges, gigantisches Musikinstrument. Das war die Musik der Fahrradspeiche im Kuriositätenkabinett der Musikinstrumente von Christoph Wagner. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2001.